Abschnitt L von der feurigen Busch von Paul Zech. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Aus den Fenstern eines Kesselhauses. Schon hat die Glut mich eisern abgeschraubt vom Tag. Es war ein karges Gartenglück. Halb Traum, halb in die Wirklichkeit zurück. Und dennoch war ich vom Azur belaubt. Diese blaue, dieses Gott und Kindern gute Tun war nur zu kurz, war Diebstahl an dem Blut, womit ich dienen muß in hartem Schuhn für einen Herrn, dass ich von mir sein Gut. Er will von mir nicht weniger als das, wofür ich bin mit Atem, Muskel, Hirn. Was bleibt mir anderes noch als roter Hass im Herzen und die Adern auf der Stirn? Vergehenden Gesichts, ein Rad in dem Betrieb, was bleibt mir anderes noch, als mich zu drehen, auf Noten, die ich blindlings unterschrieb. Ich habe nicht mehr Kraft, zurückzugehen. Das Feuer loht, die Kessel wachsen aus, im Unterirdischen gewaltig breit. Doch im Gewölbe dieses Höllenbaus bleibt eine Stunde auf, wo niemand nach mir schreit. Ein Fensterloch geschnitten in die Nacht, da presse ich mein Gesicht hinein und fühl, wie ein Gewühl mein Auge weicher macht, mit wehendem Gehauch und Tropfen kühl. Bist du es, Wald, den immer ich durchmaß, wenn Nacht die Stämme mauerhaft umschwoll? Ich weiß nur, dass ich einmal dich besaß, blühenden Grüns, im Mai die Fäuste voll. Jetzt schließt der Mond dich auf, unendlich tief, und Wipfel scheinen weiß und kummerlos. Und wie schon einmal mich ein Schauer überlief, vor einem Auge schwarz wie eines Gottes groß, erschreckt mich das Gewässers dunkles Glas, herwehend dieser Erde Seele, mir herzu die Jugend wieder, die ich nie besaß, nur eines Vaters rutenhaftes Du. Es rinnt und rauscht und duftet unsichtbar, und schwemmt das Böse fort. Nun bist du alt. Schon treffen Zweige mein verwehtes Haar. Und Flaum des Laubs hat über mich Gewalt. Die Kesselfeuer löschen alle aus in mir. Die harten Schwielen sich vergehen. Gesang der Ferne donnert durch das Haus. Vor Sternen sind die Räder nicht zu sehen. Das ist nicht sein. Und ist doch meine Welt. Mit Lichtern und verklärtem Tun, klingt wie aus mir und ist um mich gestellt, auf einer Insel heilig auszuruhen. Ende von Aus den Fenstern eines Kesselhauses, aufgenommen von Margot.